Die Gedenktreffen für Genossen Kim Il-sung fanden zu seinem 23. Todestag in Spanien, Dänemark, Großbritannien, Serbien, Uganda, Peru und Mexiko statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern. Die Redner schätzten Kim Il-sung hoch, die er zu seinen Lebzeiten den US und den japanischen Imperialismus zerschlagen, die DVRK zu einem sozialistischen Staat mit souveräner Politik, selbstständiger Wirtschaft und Selbstverteidigungskraft entwickelt und zur Wiedervereinigung des Vaterlandes und zur Erfüllung der Sache für Souveränität der Menschheit große Beiträge geleistet hatte.